Die Schildkrötenkrise. Als Rocky, der kleine Mischling, an diesem Morgen aufwachte und noch ziemlich verschlafen zu seinem Wassernapf trottete, traute er seinen Augen nicht. Eine Schildkröte? Träume ich etwa noch? Nein, da schwamm tatsächlich eine kleine Schildkröte im Wasser. Jetzt wurde auch Marshall wach und schüttelte sich. Oh, hey! Hey, ich bin so kitzelig. Wie kam denn eine Schildkröte auf seinen Rücken? Aber es gab noch mehr Komisches. Ich wusste gar nicht, dass Rubble ein Schlafwandler ist. Guten Morgen, Rubble. Morgen, Marshall. Wo willst du denn so früh hin? Ich bewege mich nicht, sondern du. Was? Was? Verblüfft sprang Rubble auf seine Pfoten, unter denen vier kleine Schildkröten hervorkrochen, die ihn einfach so aus seiner Hütte getragen hatten. Auch Ryder kam jetzt angelaufen. Noch mehr Schildkröten? Bei mir war eine im Saftglas. Die Fellfreunde schauten sich verblüfft um. Sie sind überall. Oh! Sie sind so süß. Dich nennen wir Schildi. Klein genug bist du. Und zu dir sagen wir Schnucki. Kröti. Zwergi und Mini. Hänschen. Wie bitte? Was denn? Mir gefällt Hänschen. Die Kleine hat einen Stern auf dem Rücken. Wir nennen sie Sterni. Sterni und die anderen kleinen Schildkröten liefen geradewegs zu einem der Näpfe, die auf der Wiese standen. Sterni braucht Wasser. Und sprangen kopfüber hinein. Eine nach der anderen. Die kleinen Kerlchen sind Wasserschildkröten. Ich versuch mal rauszukriegen, wo sie herkommen. Dann können wir sie nach Hause bringen. Oh. Können wir sie nicht behalten? Das geht nicht. Wasserschildkröten müssen in einem Teich oder Fluss herumschwimmen können. Ein Wassernapf ist viel zu klein. Rocky, du suchst einen sicheren Platz für die Schildkröten. Der kleine Mischling brauchte nicht lange zu überlegen und bastelte erst einmal ein kleines Gehege, das er um die Wassernäpfe herumstellte. Da drin halten wir sie zusammen. Sind alle da? Ich sehe Schildi, Schnucki. Hänschen und Mini, wo sind die anderen? Megafon, wuff! Dies ist ein Notfall, die Schildkröten sind weg. Ich wiederhole, die Schildkröten sind... Achtung, hier kommt der Schildkrötenexpress. Rubble hatte die kleinen Ausreißer mit seiner kleinen gelben Schaufel schon wieder eingefangen und setzte sie jetzt vorsichtig in dem Gehege ab. Sie sind langsam, kommen aber ganz schön weit. Rocky, was ist mit deiner Mütze? Wieso? Oh. Die Mütze bewegte sich nämlich und ein kleiner Panzer kam zum Vorschein. Noch eine gefunden. Vorsichtig setzte Rocky auch diese Schildkröte zu den anderen. Jetzt bist du bei deinen Freunden. Also, wer hat Lust auf Baden? Wasserdüsen! Im Nu füllte Marshall die Näpfe bis oben hin mit frischem, kühlem Wasser. Wasser aus! Begeistert ließen sich die Schildkröten hineinfallen. Na los, Hänschen, spring! Ja! Ryder suchte unterdessen oben in der Einsatzzentrale einen schönen Platz für die kleinen Tiere und schaute angestrengt durch das große Fernrohr, das am Fenster stand. Also, wenn ich eine Süßwasserschildkröte wäre, wo würde ich dann leben? Huch! Ein kleiner Kopf tauchte direkt vor ihm auf. Entweder ist das eine Riesenschildkröte... Oder ich hab noch eine. Ryder setzte sie auf seine Schulter und blickte dann wieder durch das Fernrohr. Über die ganze Abenteuerbucht. Bis zum Bauernhof von Bäuerin Yumi. Yumis Teich ist ja fast ausgetrocknet. Darum seid ihr also weggelaufen. Wir müssen den Teich wieder auffüllen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Erst einmal füllte Marshall aber die Wassernäpfe nochmal auf und traf dabei genau den wasserscheuen Rocky. Und ich brauche ein Handtuch. Alle liefen zum gläsernen Fahrstuhl der Zentrale hinüber, wie immer, wenn sie einen Einsatz hatten. Nur der kleine Feuerwehrhund lief nicht. Er schlich. Marshall, warum läufst du so langsam? Auf seinem Rücken schlief eine kleine Schildkröte. Der Fahrstuhl fuhr los. Und während er Chase, Rocky, Zuma, Rubble, Sky und Marshall ganz nach oben brachte, schlüpften die in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Marshall, was ist los? Warum kommst du so angeschlichen? Wenn ich so langsam laufe wie eine Schildkröte, wacht sie nicht auf. Also gut, Fellfreunde. Und Sterni, ich weiß jetzt, warum die Schildkröten hier sind. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Ihr Teich ist ausgetrocknet und sie haben einen Platz gesucht, wo sie ins Wasser können. Der Bildschirm wurde schwarz. Was? Was da wohl los ist? Ryder öffnete den Sicherungskasten und fand dort jede Menge Schildkröten, die es sich auf einigen Kabeln gemütlich gemacht hatten. Tja, ihr Kleinen, so kommt ihr nicht ins Fernsehen. Nacheinander tapsten die kleinen Schildkröten aus dem Kasten heraus. Und nun ging auch der Bildschirm wieder an. Zunächst einmal müssen wir herausfinden, warum kein Wasser mehr im Teich ist. Rubble, du wirst den Teich noch tiefer ausbaggern. Schaufel, los! Ihr anderen passt auf, dass die Schildkröten nicht trocken werden, bis der Teich wieder voll Wasser ist. Und Chase wusste auch sofort wie. Wuff! Netz! Wuff! Er warf es über die Schildkröten. Keine Sorge, die entwischen uns nicht nochmal. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Sky, Marshall, Zuma, Chase und Rocky kümmerten sich also um die kleinen Schildkröten, während Ryder und Rubble sich auf den Weg zu ihren Fahrzeugen machten. Ryder rutschte die dicke Stange hinunter, die ihn genau bis zu seinem roten Quad brachte. Rubble dagegen nahm lieber die Rutsche und sauste auf ihr bis zu seinem gelben Bagger mit der großen Schaufel. Der Hof von Bäuerin Yumi lag am anderen Ende der kleinen Stadt. Aber alle Bewohner machten den beiden Platz, als sie durch die Straßen rasten. So war das immer, wenn die Paw Patrol einen Einsatz hatte. Die anderen Fellfreunde brachten in der Zwischenzeit die kleinen Schildkröten ins Gehege zurück, die sie alle im Netz von Chase verstaut hatten. Soll ich dir beim Tragen helfen? Nein, danke. Sie sind nicht schwer. Allerdings schlüpfte jetzt eine nach der anderen einfach durch die Maschen des Netzes und sprang auf den Boden. Ist ja komisch. Ich hab das Gefühl, sie werden immer leichter. Das Netz war ja auch leer. Oh, oh. Wuff! Megafon! Wuff! Wartet mal, die Schildkröten sind wieder weggelaufen. Wir stehen doch direkt neben dir. Teilt euch auf und sucht die Schildkröten. Alles klar! Glücklicherweise waren die kleinen Ausreißer noch nicht weit gekommen und saßen deshalb schnell alle in ihrem Gehege, das Rocky gebaut hatte. Ich glaube, das waren alle. Oh oh, eine fehlt noch. Oh. Der Polizeihund begann, die lustigsten Verrenkungen zu machen. Chase, meinst du, wenn du Bell Bell Boogie tanzt, findest du die Schildkröte? Allerdings. Sie krabbelte nämlich gerade aus Chase' Einsatzanzug heraus. Sterni, das kitzelt ganz schön doll. Vorsichtig setzte Chase Sterni zu den anderen. Schildkröten sind verspielt. Vielleicht schaffen wir es so, dass sie nicht mehr weglaufen. Was? Marshall und Ryder hatten den Bauernhof erreicht und sahen sich aufmerksam um. Das Wasser im Teich muss aus einer Quelle oder einem unterirdischen Fluss kommen. Was? Hier ist eine Pfütze. Ein kleines Köpfchen hob sich aus der Pfütze. Was ist denn, Rubble? Das ist wirklich das Schildkröten-Zuhause. Hier ist noch eine. Das war ja merkwürdig. Warum kommt kein Wasser mehr? Ich hab's. Bohr doch mal ein neues Loch. Dann müsste der Teich wieder volllaufen. Rubble ist der Retter. Keine Sorge, kleine Schildkröte. Bald hast du deine Freunde wieder. Aber denen ging es gerade richtig gut, denn die Fellfreunde hatten ihnen einen richtigen Spielplatz gebaut. Mit einer langen Rutsche. Der Erlebnispark ist so toll, jetzt laufen sie bestimmt nicht mehr weg. Na, Schildi, willst du mal? Und ob. Vergnügt sauste Schildi die Rutsche hinunter und landete im Wasser. Los, Zwergi, spring! Aber die Schildkröte versteckte sich in ihrem Panzer. Oh, entschuldige, Mini. Jetzt hatte auch Minnie Lust zu rutschen. Und eine Schildkröte nach der anderen machte es ihr nach. Toller Sprung, Sterni! Die kleinen Schildkröten hatten großen Spaß an ihrem Erlebnispark. Doch am anderen Ende der Stadt lief es nicht so gut. Rubble war mit seinem Bagger in die kleine Pfütze gefahren, die vom Teich übrig geblieben war, und bohrte. Noch kein Wasser! Ich muss tiefer bohren! Immer wieder setzte Rubble den Bohrer an und dann... Du hast es geschafft, Rubble! Und wie? Denn aus dem Loch schoss jetzt eine richtige Wasserfontäne. Wow, das habe ich gut gemacht. Vielleicht zu gut. Um den Bagger herum breitete sich das Wasser rasend schnell aus. Oh, oh, du musst schnell rausfahren. Das Wasser steigt. Er springt nicht an. Das Wasser ist in den Motor gelaufen. Rubble saß fest, mitten im Teich. Blitzschnell griff Ryder nach seinem Pawpad. Zuma, Chase? Hier ist Chase. Ich brauche euch. Kommt sofort zu Yumis Teich. Schon unterwegs. Obwohl sich Zuma und Chase sofort auf den Weg machten, war von Rubbles Bagger schon fast nichts mehr zu sehen, als die Freunde auf dem Bauernhof ankamen. Und Rubble selbst saß bereits ganz oben auf der Schaufel, von der gerade noch die Spitze aus dem Wasser ragte. Mein Bagger! Ihr müsst mein Bagger retten! Deine Seilwinde, Chase! Geht sofort los! Wuff! Chase löste die Winde und Ryder befestigte das Seil an Zumas Rücken. Zuma, nimm den Haken! Ab ins Wasser! Wuff! Der kleine Labrador konnte sehr gut schwimmen und tauchte nun mit dem Seil in den Teich hinab. Schnell machte er es an dem Bagger fest und tauchte dann wieder auf. Rubble war ja so erleichtert. Gut, dass du da bist. Hol mich hier raus. Chase, du bist dran. Das ist ein Fall für Chase. Der Polizeihund setzte die Winde in Gang. Das Seil straffte sich und zog Rubble und sein Bagger langsam ans Ufer. Ich bade wirklich gern, aber doch nicht so. Aber alles ging gut. Hurra! Er geht wieder. Danke, Chase und Zuma. Ihr habt mein Bagger gerettet. Das haben wir gern gemacht. Jetzt können wir die Schildkröten holen. Ryder griff nach dem Pawpad. Sky? Ja, Ryder, was gibt's? Wir sind hier fertig. Du kannst jetzt die Schildkröten bringen. Hurra! Ruff, ruff, ihr kommt nach Hause. Fröhlich sprangen die kleinen Schildkröten in einen Wassereimer, den die Fellfreunde ihnen hinhielten. Sky schnappte ihn, breitete ihre kleinen Flügel aus und brachte die Tierchen zum Bauernhof zurück. Freut ihr euch, wieder zu Hause zu sein? Endlich ist wieder so viel Wasser im Teich wie früher. Vielleicht sogar noch mehr. Und das verdankt ihr den Fellfreunden. Willkommen daheim, Schildi. Viel Spaß, Kröti. Na los, Hänschen, schwimm schön. Eine Schildkröte nach der anderen hüpfte in den Teich und planschte fröhlich im Wasser herum. Eine Schildkröte fehlt noch. Warum begann Sky sich denn so lustig zu verrenken? Ach so, die Schildkröte hatte sich auf ihrem Rücken versteckt. Ich hab sie! Ausgelassen schwammen die Schildkröten vor den Fellfreunden hin und her. Seht mal, Sterni bedankt sich bei uns. Das nächste Mal wissen die Schildkröten, was zu tun ist. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Kitzeln reicht. Den Rest des Tages verbrachten die Fellfreunde am Teich. Und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.